Facebook hat angekündigt, stärker gegen falsche Nachrichten vorzugehen. Zum einen können die Nutzer diese nun melden. Je öfter dies bei einem Beitrag geschieht, desto seltener wird er angezeigt. Das Ziel ist, dass sich das Verbreiten von Falschnachrichten weniger finanziell durch Werbeeinnahmen lohnt. Außerdem sollen externe Spezialisten, zum Beispiel journalistische Netzwerke, sie überprüfen und die Fakten checken. Bei unwahren Inhalten will Facebook dann eine Warnmeldung anzeigen. Der Modellversuch startet vorerst nur in den USA. Die zunehmenden Falschnachrichten haben zu massiver Kritik an Facebook geführt. Nun gibt es neue Vorwürfe. Wie das Süddeutsche Zeitung Magazin recherchiert hat, arbeiten die Löschtrupps von Facebook unter schlechten Bedingungen. 600 Mitarbeiter gibt es demnach in Berlin. Pro Tag soll ein Mitarbeiter 2000 Beiträge überprüfen. Foltervideos, pornografische Inhalte oder Hassbotschaften. All das ohne psychologische Betreuung oder professionelle Hilfe. Die Vorgaben, was zu löschen ist, seien unübersichtlich, beklagen zahlreiche Mitarbeiter in dem Zeitungsbericht. So könnten Flüchtlinge beispielsweise beleidigt werden, nur nicht als Terroristen oder Sexualstraftäter. Auch Fotos oder Videos von Sterbenden würden nicht gelöscht, es sei denn, ein Text dazu bejubelt die Gewalt. Für die Entscheidung hätten einige Mitarbeiter jedoch nur etwa 8 Sekunden Zeit.